Wenn der Herr, dein Gott, die Völkerschaften ausrottet, deren Land dir der Herr, dein Gott, geben will, und du nach ihrer Vertreibung in ihren Städten und Häusern wohnst, so sollst du dir in deinem Lande, das der Herr, dein Gott, dir zum Besitz gibt, 3 Städte aussondern. Du sollst dir den Weg dahin in guten Stand setzen und das Gebiet deines Landes, das der Herr, dein Gott, dir zu eigen geben wird, in 3 Teile zerlegen. Und das soll dazu dienen, dass jeder Totschläger sich dahin flüchten kann. Es soll aber für den Totschläger, der sich dorthin flüchten kann, um am Leben zu bleiben, folgende Bestimmung gelten. Wer einen anderen unvorsätzlich erschlägt, ohne ihm von früher her Feind gewesen zu sein, wenn zum Beispiel jemand mit einem anderen in den Wald geht, um Holz zu hauen, und seine Hand mit der Axt ausholt, um einen Baum zu fällen, und das Eisen dann vom Stiele abfliegt und den anderen so trifft, dass er stirbt, ein solcher soll in eine dieser Städte fliehen, um sein Leben zu retten. Damit nicht der Bluträcher, wenn er in leidenschaftliche Erregung geraten ist, dem Totschläger nacheile und ihn wegen der Länge des Weges einhole und totschlage, wiewohl er des Todes nicht schuldig ist, weil der dem anderen von früher her nicht Feind gewesen ist. Darum gebiete ich dir so, du sollst dir 3 Städte aussondern. Wenn aber der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitert, wie er deinen Vätern zugeschworen hat, und dir nach seiner Verheißung das ganze Land zu eigen gibt, sofern du nämlich auf die Beobachtung aller dieser Gebote, die ich dir heute zur Pflicht mache, bedacht bist, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und alle Zeit auf seinen Wegen wandelst, so sollst du dir zu diesen 3 Städten noch 3 andere hinzufügen, damit in deinem Lande, das der Herr, dein Gott, dir zu eigen geben wird, kein unschuldiges Blut vergossen werde und dadurch Blutschuld auf dich komme. Wenn dagegen jemand einem anderen Feind ist und ihm auflauert, ihn überfällt und ihn niederschlägt, so dass er stirbt, und er dann an eine dieser Städte flieht, so sollen die Ältesten der Stadt, zu der er gehört, hinsenden und ihn von dort holen lassen und ihn dem Bluträcher ausliefern, damit er den Tod erleide. Du sollst keinen Blick des Mitleids für ihn haben, sondern sollst unschuldig vergossenes Blut aus Israel hinwegschaffen. Dann wird es dir wohlgehen. Du sollst nicht die Grenze deines Nachbars, die die Vorfahren abgesteckt haben, bei deinem Erbgut verrücken, das du in dem Lande erhalten wirst, das der Herr, dein Gott, dir zum Besitz geben will. Es darf nicht ein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten, wenn es sich um irgendein Verbrechen oder irgendeine Verschuldung, um irgendein Vergehen handelt, das jemand begehen kann. Erst aufgrund der Aussage von 2 oder von 3 Zeugen soll eine Sache endgültig entschieden werden. Wenn ein gewissenloser Zeuge gegen jemand auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit miteinander haben, vor den Herrn, vor die Priester und die derzeitigen Richter treten. Dann sollen die Richter die Sache gründlich untersuchen, und wenn es sich herausstellt, dass der Zeuge ein lügnerischer Zeuge ist, dass er die Unwahrheit gegen seinen Volksgenossen ausgesagt hat, so sollt ihr dieselbe Strafe über ihn verhängen, die er über seinen Volksgenossen zu bringen gedachte, und sollt so das Böse aus deiner Mitte beseitigen. Die übrigen aber sollen es erfahren, damit sie in Furcht geraten und hinfort eine derartige Schlechtigkeit in deiner Mitte nicht wieder verüben. Und du sollst keinen Blick des Mitleids für den Betreffenden haben. Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Wenn du zum Kriege gegen deine Feinde ausziehst und Rosse und Kriegswagen, ein dir an Zahl überlegenes Heer erblickst, so sollst du dich nicht vor ihnen fürchten. Denn der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten hergeführt hat, ist mit dir. Und wenn ihr zur Schlacht ausrückt, so soll der Priester herzutreten und zum Volke so sprechen. Höre Israel, ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Euer Herz sei nicht verzagt. Fürchtet euch nicht und seid ohne Angst und erschreckt nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen und euch den Sieg zu verleihen. Hierauf sollen die Obermänner zu den Kriegsvolke Folgendes sagen: Ist jemand unter euch, der ein neues Haus gebaut und es noch nicht eingeweiht hat, der trete ab und kehre heim, damit er nicht in der Schlacht umkomme und ein anderer das Haus einweihe. Ist ferner jemand unter euch, der einen Weinberg angelegt und ihn noch nicht in Nutznießung genommen hat, der trete ab und kehre heim, damit er nicht in der Schlacht umkomme und ein anderer ihn in Nutznießung nehme. Ist ferner jemand da, der sich mit einem Weibe verlobt, sie aber noch nicht geheiratet hat, der trete ab und kehre heim, damit er nicht in der Schlacht umkomme und ein anderer die Braut heimführe. Dann sollen die Obermänner weiter zu dem Kriegsvolke sagen: Ist jemand unter euch, der Angst hat und verzagten Herzens ist, der trete ab und kehre heim, damit seine Volksgenossen nicht ebenso mutlos werden, wie er selbst ist. Wenn dann die Obermänner mit ihrer Ansprache an das Kriegsvolk fertig sind, soll man Anführer an die Spitze des Kriegsvolkes stellen. Wenn du gegen eine Stadt heranziehst, um sie zu belagern, so sollst du sie zu einem friedlichen Abkommen auffordern. Antwortet sie dir dann in friedfertiger Weise und öffnet sie dir freiwillig die Tore, so soll die ganze Bevölkerung, die sich darin befindet, dir fronpflichtig und dienstbar werden. Will sie aber auf ein friedliches Abkommen mit dir nicht eingehen, sondern Krieg mit dir führen, so sollst du sie belagern. Und wenn der Herr dein Gott sie in deine Gewalt gibt, so sollst du alle männlichen Personen in ihr mit der Schärfe des Schwertes niederhauen. Jedoch die Weiber und Kinder, das Vieh und alles, was sonst in der Stadt ist, ihre gesamte Beute sollst du für dich als geraubtes Gut hinnehmen und über das bei deinen Feinden Erbeutete, das der Herr dein Gott dir gegeben hat, frei verfügen. So sollst du es mit allen Städten halten, die in sehr weiter Entfernung von dir liegen und die nicht zu den Städten der hiesigen Völkerschaften gehören. Dagegen aus den Städten der hiesigen Völker, die der Herr dein Gott dir zu eigen gibt, darfst du nichts, was Odem hat, am Leben lassen, sondern musst den Bann unerbitterlich an ihnen vollstrecken, nämlich an den Hittitern und Amoritern, den Kanaanitern und Perisitern, den Hevitern und Jebusitern, wie der Herr dein Gott dir geboten hat. Damit sie euch nicht zur Nachahmung aller ihrer Gräuel verleiten, die sie im Dienste ihrer Götter verübt haben, und ihr euch nicht gegen den Herrn, euren Gott, versündigt. Wenn du eine Stadt lange Zeit belagern musst, um sie mit Waffengewalt zu erobern, so sollst du die zu ihr gehörenden Bäume nicht verderben, indem du die Axt an sie legst, sondern genieße ihre Früchte, sie selbst aber haue nicht um. Denn sind etwa die Bäume des Feldes Menschen, dass sie durch dich in Belagerungszustand versetzt werden müssten? Nur solche Bäume, von denen du weißt, dass sie keine essbaren Früchte tragen, die darfst du vernichten und umhauen und magst davon gegen die Stadt, die mit dir im Kriege liegt, Belagerungswerke aufführen, bis sie gefallen ist. Wenn man in dem Lande, das der Herr dein Gott dir zum Besitze gibt, einen Erschlagenen auf dem Felde liegen findet, von dem nicht bekannt ist, wer ihn erschlagen hat, so sollen deine Ältesten und deine Richter hinausgehen und die Entfernungen bis zu den Ortschaften abmessen, die rings um den Erschlagenen liegen. Dann sollen die Ältesten derjenigen Ortschaft, die dem Erschlagenen am nächsten liegt, eine junge Kuh nehmen, die noch nicht zur Arbeit benutzt und noch nie ins Joch gespannt worden ist, und die Ältesten der betreffenden Ortschaft sollen die Kuh zu einem immer fließenden Bache hinführen, in dem nicht gearbeitet und an dem nicht gesät wird, und sollen der Kuh dort das Genick brechen, so dass das Blut in den Bach hineinfließt. Hierauf sollen die Priester vom Stamme Levi herantreten, denn sie hat der Herr dein Gott erwählt, um ihm zu dienen und im Namen des Herrn zu segnen, und nach ihrem Ausspruch soll jeder Rechtshandel und jedes Verbrechen entschieden werden. Dann sollen alle Ältesten der betreffenden Ortschaft, weil sie dem Erschlagenen am nächsten wohnen, über der Kuh, der man das Genick in den Bach hineingebrochen hat, ihre Hände waschen und mit erhobener Stimme sagen: Unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen und unsere Augen haben nichts von der Tat gesehen. Vergib, o Herr, deinem Volke Israel, das du erlöst hast, und mache dein Volk Israel nicht für unschuldig in seiner Mitte vergossenes Blut verantwortlich, und es möge die Blutschuld ihnen vergeben sein. So sollst du das unschuldig vergossene Blut aus deiner Mitte hinwegschaffen, wenn du das tust, was in den Augen des Herrn recht ist. Wenn du zum Kriege gegen deine Feinde ausziehst, und der Herr dein Gott sie in deine Gewalt gibt, und du Gefangene von ihnen erbeutest, und du unter den Gefangenen ein Weib von schöner Gestalt siehst und sie liebgewinnst, so dass du sie zur Frau nehmen möchtest, so sollst du sie in dein Haus hineinführen. Sie schere sich dann das Haupt, beschneide ihre Nägel, lege die Kleidung ab, die sie als Gefangene getragen hat, bleibe in deinem Hause und betrauere ihre Eltern einen Monat lang. Danach darfst du zu ihr eingehen und die Ehe mit ihr vollziehen, und sie darf als deine Frau gelten. Wenn du dich aber nicht mehr zu ihr hingezogen fühlst, so hast du sie gehen zu lassen, wohin es ihr beliebt. Aber für Geld darfst du sie keinesfalls verkaufen, darfst sie auch nicht gewalttätig behandeln, weil du ehelich mit ihr gelebt hast. Wenn ein Mann zwei Frauen hat, von denen ihm die eine lieb, die andere ungeliebt ist, und sie beide ihm Söhne gebären, die Geliebte wie die Ungeliebte, und der erstgeborene Sohn von der ungeliebten Frau stammt, so darf er an dem Tage, wo er sein Vermögen an seine Söhne als Erbgut austeilt, nicht dem Sohne der geliebten Frau die Rechte der Erstgeburt verleihen zum Schaden des Sohnes der Ungeliebten, welcher tatsächlich der Erstgeborene ist. Sondern er muss den Erstgeborenen, den Sohn der ungeliebten Frau, als solchen anerkennen, indem er ihm den doppelten Anteil von seinem gesamten Vermögen überweist. Denn dieser ist der Erstling seiner Kraft. Ihm steht das Erstgeburtsrecht zu. Wenn jemand einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der auf die Mahnungen seines Vaters und seiner Mutter nicht hört und ihnen trotz allen Zurechtweisungen nicht gehorcht, so sollen seine Eltern ihn ergreifen und ihn vor die Ältesten der betreffenden Stadt, und zwar zum Tore des betreffenden Ortes hinausführen und zu den Ältesten der Stadt sagen: Dieser unser Sohn ist störrisch und widerspenstig. Er hört nicht auf unsere Mahnungen, ist ein Verschwender und Trinker. Dann sollen ihn alle Männer der betreffenden Stadt zu Tode steinigen. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Und alle Israeliten sollen es erfahren und es sich zur Warnung dienen lassen. Wenn jemand ein todeswürdiges Verbrechen begangen hat und man ihn nach seiner Tötung an einem Baume aufhängt, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Baume hangen bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt noch an demselben Tage begraben. Denn ein Gehängter ist von Gott verflucht, und du darfst dein Land, das der Herr dein Gott dir zum Besitz geben will, nicht verunreinigen.